Deutschlandfunk. Das Feature. Ich wünsche mir so sehr, dass Olli begreift, was für eine verkackte Person das ist. Ich habe über dich noch nie ein schlechtes Wort verloren. Keine Ahnung, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie ja noch in ihrer Pubertät stecken geblieben oder so. Sie geht mir so auf den Senkel. Ich würde gerne wissen, ob du schon mal über mich gelästert hast. Lästern ist halt Kacke und macht hässlich. Steffen ist zu nett. Forschungsgegenstand Lästern. Über die unheimliche Kunst des heimlichen Sprechens. Von Steffen Jan Seibel und Georg Cadigianini. Der Auftrag. Erstellen Sie eine umfassende Recherche zum Thema Lästern, die den aktuellen Forschungsstand zum Thema einholt, die Relevanz des Themas deutlich macht, Ihre Thesen mit eigenen Versuchsaufbauten belegt und die Ergebnisse vor allem akustisch umsetzt. Zum Forschungsstand. Finden Sie Experten zum Thema Lästern und erkundigen Sie sich nach dem aktuellen Forschungsstand. Lästern ist eben mehr als nur Bosheiten streuen. Man hat es einfach nicht für einen noblen Gegenstand der Wissenschaft gehalten. Der Lästerer hat dann Macht im Unternehmen, wenn er sich sehr darüber bewusst ist, wen er vor welchem Publikum diskreditiert. Etwas, was zufällig ist, was voller Versprecher ist, was man auch nicht richtig lehren und lernen kann, das wurde einfach nicht als wesentlich erkannt. Und immer dann, wenn es hierarchieübergreifend zu Lästereien kommt und wenn dadurch Menschen ausgegrenzt werden oder wenn ihre Arbeitsergebnisse diskreditiert werden, dann kann er schon eine große Macht erlangen, auch wenn er selbst keine verantwortungsvolle Position im Unternehmen innehat. Die Erkenntnisse darüber bekommen wir aber nur durch systematische Beobachtung. Und das ist ein klassisches Paradox in der Sprachwissenschaft. Ich beobachte die Menschen, ich nehme sie auf. In dem Moment reden sie schon nicht mehr so, als wenn sie nicht aufgenommen und nicht beobachtet werden. Der Versuch. Okay, rot und blau. Fertigen Sie heimlich Tonaufnahmen von Lästereien an und schaffen Sie damit eine Grundlage für Ihre Forschung. Unauffällige Kleidung und ein sogenanntes OKM, ein kleines Mikrofon, das wie ein Kopfhörer aussieht, erleichtern das heimliche Aufnehmen im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Personennahverkehr, München. In einem Aufzug, an einem Esstisch, Rheinland-Pfalz. Im Friseursalon von Tina Nemetz. Oder im Internet, zum Beispiel auf der Website der Washington Post. Die publizierte die Aufnahme, die ein Patient während seiner eigenen OP versehentlich mit dem Handy gemacht hatte. Die Anästhesistin sagt darin zu ihrem narkotisierten Patienten: Ich wollte dir nach 5 Minuten ins Gesicht schlagen und dich ein bisschen abhärten. Ergebnis? 17 Stunden und 43 Minuten Material. Größtenteils nicht verwertbar, da unverständlich und wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten nicht zu verwenden. Zum Forschungsstand. Versuchen Sie, Ihren Forschungsgegenstand zu definieren. Eine wesentliche, ich glaube, durchlaufende Bedeutung des Lästerns ist, dass man im Lästern über andere Personen bestimmte Urteile fällt. Die können ästhetische Art sein, wie läuft der wiederum, oder aber, wo ich glaube, dass das Lästern vorrangig betrieben wird, moralischer Art, was sich jemand wieder hat zu Schulden kommen lassen, was jemand wieder aus Ungeschicklichkeit passiert ist, was in der Familie alles wieder geschehen ist. Lästern ist ja kein Klatsch. Da es weder der Vermittlung von Sachverhalten noch der Typisierung des Erzählenden dient. Es hat auch so etwas wie ein Wertetest, ein Schnelltest für Werte. Wie weit sind Menschen bereit, sich despektierlich über andere zu äußern? Wo ziehen sie eine Grenze? Und was ist ihnen wichtig? Lästern ist vergleichbar abgrenzend wie Frotzeln. Aufgrund seiner interaktanten Konstellation aber stärker ausgrenzend. Also anwesende Frotzelobjekte können mit sofortiger Replik der Gesichtsbedrohung entgegenwirken. Im Hinblick auf die Distinktionsbedürfnisse nimmt Lästern, kann man sagen, die Position zwischen Klatsch und Frotzeln ein. Komm, wir setzen uns mal. Der Versuch. Stellen Sie sich selbst als Versuchsobjekt zur Verfügung und ermitteln Sie, was über Sie gelästert wird. Die Versuchsperson nutzt ein Essen mit ehemaligen Kollegen in privater Atmosphäre. Während der Feier bittet sie einzelne Gäste auf den Balkon. Ich würde gerne wissen, ob du schon mal über mich gelästert hast. Nein, ich habe noch nie über dich gelästert. Nein, ich habe noch nie über dich gelästert. Also ich habe über dich geredet. Ein Mensch, über den ich nicht lästern würde. Du hast noch nie über mich gelästert? Ich lästere sehr, sehr gerne. Aber dazu muss man auch die entsprechende Person haben. Aber über dich, nö. Also du platzest dann immer so in das Zimmer rein und sagst, habt ihr das und das, habt ihr das und das? Da haben wir dann über dich gesprochen, ob man das jetzt als gelästert, ob man das so bezeichnen will. Du bist nicht so ein Typ, über den man lästert. Blöd jetzt, ne? Und dann haben wir gelästert. Gutens Gewissen, das hat uns auch Spaß gemacht. Du bist ein total langweiliger Typ. Also wir haben dich parodiert. Also wenn ich dann ins Büro morgens kam, manchmal teilweise mit Uta und ich meine Jacke ausgezogen habe und dann habe ich mir das T-Shirt in die Hose gesteckt und dein Gang, der bietet viel Platz und Raum für so eine Parodie. Zum Forschungsstand. Finden Sie heraus, wie die Experten die gesellschaftliche Funktion des Lästerns beurteilen. Es gibt Paare, die sind nur noch zusammen, weil sie gemeinsam über andere lästern. Wo Verachtung, Lästern als Kit genutzt wird, als Klebstoff für die eigene Beziehung. Wo nichts mehr übrig bleibt, wenn das wegfällt. Das Lästern lebt vom Gegensatz zwischen der präsentierten Wirklichkeit eines Menschen und der verborgenen Wirklichkeit eines anderen. Das Leben ist unfair und die anderen sind alle glücklicher als ich. Dieses Gefühl haben Menschen umso häufiger, je mehr Zeit sie pro Woche auf Facebook verbringen. In modernen Gesellschaften ist gewissermaßen dieser Gegensatz immer größer geworden und da bildet das Lästern so eine Art Gegengewicht gegen diese überbordende Technik der Selbstpräsentation. Expedition. Die Mimik des Lästerns. Fahrt nach Berlin-Spandau zu Dirk W. Eilert. Er ist Mimik-Experte und nennt sich der Gesichterleser. Danke, danke. Als Gesprächsgrundlage hat Eilert Ausschnitte aus der RTL-Sendung Der Bachelor Staffel 5 vorbereitet. Hier sitzen jetzt Sarah und Sam im Pool und lästern über Alex. Also eine andere Kandidatin, Alexandra, eine andere Kandidatin beim Bachelor. Und was hier abläuft, ist wirklich sehr exemplarisch. Keine Ahnung, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie ja noch in ihrer Pubertät stecken geblieben oder so. Sie geht mir so auf den Senkel. Sie muss alles 20 Mal wiederholen, bis irgendjemand sagt, ja, okay, ich habe verstanden, dass da eine Fliege in deiner scheiß Nase war. Und sie sieht ungeschminkt echt katastrophal aus. So, was wir jetzt hier haben, also die grundlegende Emotion beim Lästern, ist die Emotion Verachtung. Worauf ich in meiner Arbeit achte, ist zwar primär die Mimik, aber was wir immer machen, ist, dass wir die restlichen Kanäle nutzen, um die mimischen Signale zu verifizieren. Das heißt, wenn ich im Gesicht schnelle Expressionen sehe, hier ist natürlich auch genau das Spannende, wie reagieren die beiden hier, die gerade im Pool sitzen, über Alex lästern, die ja nicht anwesend ist, wie reagieren die beiden, wenn Alex da ist? Und da wird Lästern in der Tat nicht offen ausgetragen, sondern da zeigt sich die Grundemotion von Lästern, die Verachtung, schnell im Gesicht. Ey, wie kann man ungeschminkt so heftig aussehen? Das ist richtig schlimm. Das Einpressen eines Mundwinkels, also einseitiges Einpressen des Mundwinkels, dann ist das nicht 4 Sekunden sichtbar, sondern die Mimik zuckt nur mal ganz kurz. Und daran kann man dann erahnen, dass da Lästerenergie hinter ist. Also, eben gerade meinte Alex, sie erzählt nichts. Ich meine so, doch, einer gewissen Person erzählt sie was. Samantha wiederholt hier was Alex gesagt hat, äfft sie dabei so ein bisschen nach. Das ist auch ein klassisches Signal im Sprechstil von Verachtung. Und Sarah hört zu und macht dieses Oh und verdreht die Augen. Sie erzählt nichts. Ich meine so, doch, einer gewissen Person erzählt sie was. Also, was hier auch ganz klassisch fürs Nachäffen ist, Nachäffen heißt ja, ich stelle das, was derjenige gesagt hat, sehr übertrieben nochmal nach. Und lass die Situation quasi so wieder aufleben. Aber was man hier klassischerweise sieht, ist diese übertriebene Mimik dabei auch. Also sie verzieht ja wirklich das Gesicht, schneidet eine Grimasse. Und das gehört definitiv mit dazu, zu dem inhaltlichen Nachäffen. Und was genau macht sie jetzt? Also ich habe gesehen, sie bewegt den Kopf ruckartig nach vorne. Dieses Runterziehen der Mundwinkel, wir hören nochmal auf den Inhalt. Sie erzählt nichts. Sie erzählt nichts, so dieses, ich bin jetzt ein bisschen trotzig, ich bin jetzt ein bisschen traurig, ich bin ein kleines Kind. Also sie macht hier das Gesicht von Trotz extrem nach. Und wenn wir trotzig sind, ziehen wir die Augenbrauen zusammen Und wenn wir so übertrieben trotzig sind, dann ziehen wir die Mundwinkel auch so ganz stark runter und dann wird die Stimme so ein bisschen weinerlich. Und also dieses Übertriebene, und das sieht aus gerade wie ein kleines Kind, was schmollt, als sie nachäfft. War erstmal schon schockierend, weil ich finde es relativ respektlos den anderen gegenüber. Ja, macht man einfach nicht. Ja, aber jetzt der Klassiker zu sehen, wenn man jetzt hier ins Gesicht guckt. Ja, macht man einfach nicht. Dieses kurze Hochziehen der Oberlippe. Das sieht so ein bisschen aus, als würde sie sich ekeln oder so. So sieht's aus. Ekel und Verachtung sind zwei Emotionen, die sehr, sehr eng beieinander sind. Es gibt einen kleinen Unterschied. Bei Ekel gehe ich quasi auf horizontaler Ebene, auf Distanz zu einer Person. Ich trete quasi einen Schritt zurück, sinnbildlich gesprochen. Bei Verachtung gehe ich noch ein Schrittchen drüber. Was man bei ihr hier spannenderweise sieht, hier ist es in der Tat eine leichte Mischung. Oberlippe zieht sich hoch, Zeichen für Ekel. Gleichzeitig nimmt sie den Kopf hier so leicht in den Nacken und guckt sie von schräg oben runter. Die Mimik verrät hier Ekel. Der Kopfneigungswinkel, dieses leichte Hochnehmen, schräg von oben runtergucken, verrät uns diese Mischung mit Verachtung. Jetzt ist das ja eine sehr attraktive Frau hier im Standbild nicht unbedingt, wie sie jetzt so die Mundwinkel hochzieht. Also Lester, wenn wir uns mal die zugrunde liegenden Emotionen anschauen, macht definitiv eher hässlich. Ekel lässt ein Gesicht weniger attraktiv erscheinen. Deswegen kann man sagen, Lästern macht unattraktiv. Der Versuch. Machen Sie sich selbst zum Versuchsobjekt und finden Sie heraus, was man über Sie als Lästerer denkt. Hallo? Es geht ums Lästern. Versuchsperson 2 ruft Freunde und Arbeitskollegen an und befragt sie zum eigenen Lästerverhalten. Du bist ein ziemlich guter Lästerer, würde ich behaupten. Treffend, nicht verletzend, aber schon mit ein bisschen Bums. Auf hohem Niveau, aber echt unerbittlich. Du ein Schandmaul bist. Du bist der, wenn es den Typ gibt, ich würde ihn mal so definieren, dann bist du der freundliche Lästerer. Er freut sich an der Absurdität seiner Umwelt und seiner Mitmenschen. Ja, du bist so ein Nachbohrer-Typ. Du kommst dann immer so zwischendurch nochmal zurück und bohrst nochmal so in die Wunde rein. Du bist kein harmloser Lästerer, sondern ein treffender Lästerer. Du kaschierst. Der Ehrliche, der gerade raus. Mit Lust, mit fieser Lache. Zum Forschungsstand. Finden Sie heraus, was die Wissenschaft über den Zusammenhang von gruppenbezogenem Lästern und Verachtung weiß. Wenn wir selber lästern, dann fühlen wir uns besser als der andere. Wir erheben uns über den anderen. Verachtung ist eine Emotion, die richtig Stress auslöst. Durch Verachtung fühlen wir uns besser, wenn wir lästern. Extrem ist aber, was mit der Person passiert, wenn die Person das mitbekommt. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt mit dem Alter zu und mit besserer Bildung und höherem Einkommen ab. Männer und Frauen unterscheiden sich in ihren Einstellungen kaum. Personen, die reale, also sehr viel Macht ausüben, haben es eigentlich nicht nötig, sich solcher Mittel zu bedienen. Und wenn man sie dann benutzt, kann es eben auch in dem einen oder anderen Fall ein Mittel der Unsouveränität sein. Indem ich gemeinschaftlich geteilte Werte oder eben Verwerflichkeiten anspreche, wird die Gruppe, die Interaktantengruppe und darüber hinaus vielleicht die Gruppe der Freunde der Schulklasse gefestigt und gestärkt. Also durch die Übereinstimmung in diesen Wertungen. Die wichtigsten Erklärungsfaktoren von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind neben einer autoritären und hierarchiebefürwortenden Grundhaltung das subjektive Gefühl der Bedrohung und dann auch natürlich das Gefühl der Orientierungslosigkeit in der heutigen Zeit. Aber auch eine Rolle spielt ein geringes Einkommen und das Gefühl der Benachteiligung. Expedition. Der toxische Lästerer. Gespräch mit Business Coach Heidrun Schüler aus Hamburg. Ihr Fachgebiet sind Menschen, die Unternehmen vergiften. Sie nennt sie Toxiker. Du bist kein harmloser Lästerer. Als Gesprächsgrundlage dient die telefonische Befragung der Freunde zur eigenen Lästerperformance. Manchmal ging es mir zu weit, wenn du über Leute gelästert hast, die ich mochte und kannte. Da hatte ich das Gefühl, ich muss dich jetzt einfach bremsen, damit ich mich nicht selber irgendwie äußern muss. Wenn du jetzt aber beispielsweise dich despektierlich äußerst über eine Kolumne von was dann laviert ist als sachliche Kritik, ich aber genau spüre, du steigerst dich rein, dann muss ich irgendwie bremsen, einfach um mein eigenes Wohlbefinden zu sichern. Das ist super. Mensch, ich komme hier in einen Loyalitätskonflikt rein. Also in dem Moment, wo jemand in meiner Gegenwart über jemanden lästert, den ich eigentlich ganz nett finde, muss ich mich an einer Stelle entscheiden. Gehe ich mit auf diesem dunklen Weg des Lästerns oder bleibe ich bei meinen Werten und sage, nee, ist mir jetzt zu viel und finde ich auch nicht mehr lustig. Sie waren zu schnell und zu schnell böse. Schüler startet das nächste Tondokument. Ich kann mich noch erinnern, du hast einmal wahnsinnig über abgezogen. Also auf allen Ebenen. Das einmal hat ihr Freund sie abgeholt. Und der sei so wahnsinnig hässlich gewesen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil nämlich, und das hat mir aber in dem Moment Genugtuung verschafft, weil ich ihn überhaupt nicht leiden kann, überhaupt nicht. Und er nämlich kurz davor eine gute Bekannte von mir wegen verlassen hat. Und ich weiß sogar noch, dass ich dann dachte, ach, wenn er jetzt hier so Gas gibt, dann kann ich mich ja mal zurücklehnen und mir das anhören und ich muss mich hier gar nicht so besudeln. Da haben wir Lästern als Stilmittel der kalten Rache. Also es gab irgendwann mal eine heiße Konfliktphase, wo dann sich darüber aufgeregt wurde, dass dieser Freund eine Freundin verlassen hätte. Und dann geht es aber darum, dass dann an einer ganz anderen Ecke dieser Mensch als Lästerobjekt herhalten muss, nur weil noch dieser alte Konflikt in Bezug auf sein Beziehungsverhalten besteht. Es kann im Moment Entlastung bringen für denjenigen, der gerne lästern möchte, aber es führt natürlich zu gar nichts. Also es ist eine höchst unproduktive Form der Konfliktbearbeitung. Sie hören sich noch eine weitere Aufnahme an. Um es interessant zu machen, darf Lästern, glaube ich, nicht gefahrlos sein. Versuch nicht noch fair dabei zu sein, würde ich dir als erstes sagen. Weil das funktioniert nicht. Ja, wie schön, die dunkle Seite der Macht der Katja Giannini. Hier geht es darum, dass Lästern wirklich etwas wäre, was in die verletzende Richtung zu gehen hat. Es gehört zur Natur der Toxiker, dass sie narzisstische, psychopathische, machiavellistische Persönlichkeitsanteile haben. Und das heißt, die können sich zunächst einmal wunderbar auf Situationen einstellen. Da laufen sie eine Weile unter dem Radar, verhalten sich unauffällig. Das ist die sogenannte Analysephase. Die gucken erstmal, wie sieht es denn hier aus, wer kann mit wem, über wen wird gelästert, wie kann ich mir diese Konflikte zu eigen machen, wie kann ich die ausnutzen, um meine Position zu stärken. Zum Forschungsstand. Finden Sie heraus, was die Experten über die besondere Dramaturgie des Lästerns wissen. Natürlich würden alle, die lästern, sagen, ich gehe doch nicht nach einem Drehbuch vor, das ist mir gerade so eingefallen. Aber wir versuchen ja in der Sprachwissenschaft doch nachzuweisen, dass wir im Rahmen unserer sprachlichen Sozialisation auch das Lästern erlernt haben, obwohl es uns sicherlich niemand explizit beigebracht haben. Aber wir erkennen das Muster wieder. Wir haben ein Alltagswissen dieses Musters, dass man nochmal Spannung aufbaut, dass man ein bisschen den Handlungsgang retardiert, also zurückhält. Menschen sind so ein bisschen wie Wackeldackel. Jemand erzählt uns was und wir nicken und lächeln. Wir dürfen aber dieses Nicken und Lächeln aber niemals mit Zustimmung verwechseln. Es geht um die Lästergeschwindigkeit, sagen wir mal, um die Geschwindigkeit, in der das Ganze eskaliert. Wenn jemand vorprescht und einfach schon ganz schnell ganz schlimme Sachen über Nicht-Anwesende raushaut, dann hat er ja vergessen, eine Gemeinsamkeit mit seinem Co-Lästerer herzustellen. Er wird einfach dann zu schnell zu gemein und da hat der andere dann eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren und zu sagen, du, ein bisschen lästern wäre noch okay, aber das geht mir einen Schritt zu weit und deshalb steige ich ganz aus. Der Versuch. Schaffen Sie eine Situation, die Ihre Partygäste dazu animiert, über Sie zu lästern. Okay, und das Dings läuft, ja? Die Wäschekammer der Wohnung, 2,5 x 3 Meter, dient als Lästerkammer. Darin ein Polstersessel, 70er Jahre geblümter Stoffbezug. Auf dem Beistelltisch Kerze, Schokoladensnackmischung, Celebrations. Was sollen wir jetzt machen? Über dich lästern. Über mich lästern. Die Probanden werden paarweise in die Kammer geführt. Mikrofon und Aufnahmegerät sind sichtbar angebracht. Die Versuchsperson selbst befindet sich während des Experiments nicht im Raum. Geht's jetzt schon los? Also mich hat das total getroffen, mir zu schreiben, dass er das Gefühl haben möchte, dass auf seiner Party seine Freunde da sind und dann einfach nur zu sagen, okay, kenne ich die oder sind die eigentlich immer dabei oder gehören die zu dem übrigen Clan oder wie auch immer, ist ja auch scheißegal, weil im letzten Jahr haben wir Steffen vielleicht zweimal. Manchmal ist er so ein bisschen verklemmt. Aha, inwiefern? Also weil zum Beispiel Sarah hat ja so ein Schandmaul und Christian hat so ein Schandmaul und ich eigentlich auch. Und wenn wir dann so über Sex reden und da jeder auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und so raushaut, dann ist Steffen immer so, oh, Und manchmal kommen mir seine so allzu nonchalante Art ein bisschen aufgesetzt vor. Ja? Ach ja, was meinst du? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, da ist so ein bisschen Pose in diesem jugendbubihaften nonchalanten Auftreten. Also ich meine, das würde sich ja auch ganz gut sozusagen mit meinem Eindruck paaren, dass die beiden halt so wahnsinnige Ästheten sind. Weißt du? Und über Sex reden ist unästhetisch? Ganz ernsthaft, man hat sein schickes Porzellan und das, was am Samstagabend passiert, irgendwie bleibt unter einem und am Sonntagmorgen sitzt man halt irgendwie da und hat irgendwie den perfekten fluffy Teppich so. Okay. Unter denen man irgendwie alles Schmutzige kehren kann. Also danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja. Expedition. Lästern als Inbegriff des Bösen. Besuch bei Dr. Frank Bajor im Zentrum für Holocaust-Forschung in München. Als Gesprächsgrundlage dienen die Tagebücher von NS-Politikern. Und dann sagt Hitler, vielleicht würde das dann verängstigte Europa ihn bitten, für die Humanität im Osten zu sorgen. Alle lachten, notiert Rosenberg. Führer, also Hitler, und Rosenberg müsste der Schriftführer eines von mir präsidierten Kongresses zur Humanbehandlung der Juden sein. Wieder großes Gelächter. Das ist eben sozusagen das gemeinsame Ablästern über einen Feind und das Resultat soll sein, eine Kameraderie, eine kameradschaftliche Atmosphäre zu schaffen, indem die ideologischen Bindungen unter den Satrapen oder in diesem Umfeld um Hitler nochmal durch gemeinsames Lästern über den Feind nochmal bekräftigt werden. 2 Jahre lang hat Historiker Bajor an einer kritischen Ausgabe der Tagebücher von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der NSDAP, gearbeitet. Aufschlussreich war der Abgleich mit Tagebüchern anderer NS-Größen. Dabei fiel dem Historiker eine Facette an der Persönlichkeit von Adolf Hitler auf, die bislang wenig beschrieben wurde. So bekommt man etwa, wenn man das Goebbels-Tagebuch liest, mit, dass Hitler sich despektierlich über Rosenberg geäußert hat in Gegenwart von Goebbels. Der sei wie eine Frau, die gut kocht, aber statt zu kochen lieber Klavier spielt, heißt es da. Schaut man ins Rosenberg-Tagebuch, äußert sich Hitler despektierlich über Goebbels in Rosenbergs Gegenwart. Goebbels sei ein Schwafler, dessen Reden ich ständig nachkontrollieren muss, damit er nichts Unwillkommenes sagt. Wir sehen, sagen Hitler äußert sich immer negativ über den jeweils Abwesenden, gibt dem jeweils Anwesenden aber immer das Gefühl, ganz besonders in seiner Gunst zu stehen. Und hier ist Lästern eine deutliche Technik der Herrschaftssicherung. Könnten Sie mir das mal aufmalen, einfach wie das so eine Art Organigramm des Lästerns? Ja, also Hitler würde ich ganz oben malen, also weil er einerseits die entscheidende Integrationsfigur in diesem System ist und weil er sakrosant ist. Und dann würde man um ihn herum natürlich jede Menge Personen, also Goebbels, ein besonders versierter Lästerer, oder Rosenberg, Himmler. Man würde sozusagen um Hitler herum so ein dichtes Netz von gegenseitigen Lästerattacken haben, die hin und her gehen. Hitler pflegte sich seiner Umgebung vor allem in Form von Monologen mitzuteilen. Es kamen viele ja gar nicht zu Wort, sodass die Dynamik, die wir da konstatieren können, immer eine Dynamik des Monologs ist. Hitler textet gewissermaßen seine Umgebung hemmungslos zu. Also Hitler lästert auch alleine? Hitler lästert auch alleine. Das hat oft so eine Landsknechtsdimension, würde ich sagen. Also es ist ja nicht so besonders elaboriert, jetzt Churchill als Säufer zu bezeichnen. Es gibt ja so Formen der feinsinnigen Ironie, mit der man Leute scheinbar lobt und mit dem rhetorischen Florett ganz fein so seine Treffer setzt. Nein, da wird der schwere Säbel ausgepackt und die Umstehenden hauen sich auf die Schenkel oder auf die Lederhose oder wo immer. Also meistens ja wird sehr gelästert auch am Obersalzberg, also in so einer halb privaten Umgebung. Und da ist das schon sehr drastisch. Ist denn Adolf Hitler als Inkarnation des Bösen, wenn er solche Instrumente benutzt, ist damit schon die Frage beantwortet, ob Lästern gut oder böse ist? Ach Gott, ist es im Grunde genommen so weit verbreitet und dass ich jetzt sozusagen die Tatsache, dass Hitler gelästert hat, nicht werten würde als Ausdruck einer dämonischen oder bösen Persönlichkeit, sondern das ist eigentlich relativ normal. Also dann war Hitler vielleicht gerade im Lästern noch am normalsten. Könnte man sagen. zum Forschungsstand. Ermitteln Sie, welche Eigenschaften nach Expertenmeinung einen guten Lästerer kennzeichnen. Also einen guten Lästerer macht erstens mal aus, dass er irgendwie Informationen hat, aber jetzt diese Informationen auch gut erzählen kann. Und jetzt kommt dazu, dass beim Lästern diese Kunst des Übertreibens dazu gehört. Alle wissen, dass man immer übertreibt, also Formen der Übertreibung, der Hyperbolik, wie wir sie nennen, kommen laufend in solchen Mustern vor. Der Intensivierung, es ist immer alles total und absolut und krass. Und das Übertreiben muss aber in so einer Art Spielmodus geschehen. Man muss im Übertreiben deutlich machen, dass man weiß, dass es eine Übertreibung ist. Beim Lästern wird erwartet, dass jetzt etwas kommt, thematisch, was auch neu ist. Ein kleiner, neuer Moment, der uns irgendwie erregt, verärgert hat oder der uns als ungewöhnlich aufgefallen ist, muss da sein. Das Lästern ist ja ein diffiziler Akt, bis hin zu den Stimmlagen, bis hin zu der Geschwindigkeitsveränderung, bis hin zu den Pausen, bis hin zu den Stimmhöhen, die eingesetzt werden, bis hin zu der Stimmmelodie. Es ist durchaus sowas wie einen poetisch-künstlerischen Charakter hat, wenn Leute über andere Leute urteilen. Bis hin zu, dass dramatisch Urteile zurückgehalten werden, zum Beispiel um die Spannung zu steigern. Also alle diese Elemente, die man aus dem Theater oder aus der Dramaturgie kennt, werden auch beim Lästern über andere eingesetzt. Insofern habe ich gar keine Hemmungen zu sagen, dass Leute, die gut lästern können, auch wahre Künstler sind. Expedition. Die Poesie des Lästerns. Fahrt an die Bergische Universität Wuppertal zu der Soziolinguistin Eva Neuland. Gesprächsgrundlage ist ein heimlicher Mitschnitt. Das Lästern zweier Frauen im Zug über Toni. Ausgelöst durch eine SMS. Die Aufnahmen wurden nachgesprochen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Rosenheim. Ach so, ja, so. Ja, schreib ja eine SMS. Hast du die Nummer? Ja, freilich. Sind gerade, fahren gerade kurz vor deiner Haustür vorbei. Kannst deine Brille dazu aufsetzen? Ja, hab ich's drum? Bin ich blöd. Okay, jetzt. Ah, heute der Toni. Hier wird das Lästerobjekt eingeführt. Gestern den ganzen Tag Stapler repariert. Mutter ist nicht da, muss alles allein machen. Ja, hier haben wir eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie ein Lästermuster sich entwickelt, indem man anlässlich einer SMS von demjenigen, über den dann gelästert wird, in das Muster einsteigt. Das wird auch zitiert und dann der Kommentar. Ja, aber wo sind die sieben psychopathische Bundesstaaten? Was interessiert mich denn dem sein psychopathischer Zwischenbericht? Also Sie haben eine ganz klare Differenzierung, Distanz herstellen, dem seiner nicht. Der geht uns hier jetzt mal gar nichts an, hab nichts mit dem zu tun. Und dann kommen eben verschiedene kleine Episoden, die dienen eben dem Spannungsaufbau. Sie retardieren den Handlungsablauf etwas. Wir haben auch jetzt bei ihm am Wohnhaus was gemacht. Es kommt eine kleine Episode, ein narrativer Einschub. Und da kommen halt auch so Balkonverkleidungsplatten hin. Und die haben halt eine ewige Lieferzeit. Und dann haben sie angerufen. Ja, wann denn die Platten kommen? So bolisch. Ja, voll bolisch. Stinksauer. Ein ganz deutliches negatives Werturteil, so bolisch. Das ist sehr dialektal. Es ist ganz klar, hier wird dem Referenzobjekt eine Eigenschaft zugeschrieben, die man für sehr unzuträglich und schlecht hält. Und das heißt ja eigentlich auch immer, dass ich anders bin. Also sonst würde ich es ja nicht für schlecht halten. Also hier haben wir die Differenzierung, die Solidarisierung der beiden Frauen in ihrer Meinung. Nicht die bestätigen sich ja laufend gegenseitig. Ja, genau. Weißt du was? Der soll seine Klappe halten. 3000 Euro habe ich damals nicht gekriegt von seinem Bau. Und ein resümierendes Fazit, das wird ausführlicher erzählt. Ich habe dann das Geld von ihm kassiert und hat es mir nicht weitergegeben. Aha. Da habe ich gesagt, du, das geht mich doch eigentlich gar nichts an, das ist doch nicht mein Problem. Ja, nix, er hat denen schon gezahlt, er kann mir das nicht doppelt geben. Ja, ist schon klar. Wir haben hier zum Teil also indirekte Redewiedergabe, nicht? Das ist ganz interessant. Das ist immer ein Beispiel dafür, dass das tatsächlich so war, wie ich das jetzt erzähle. Also das hat er gesagt, nicht? Das ist zugleich eine Inszenierung, also sprachlich ist es schon sehr interessant, reklamiert aber eben auch Realitätsanspruch. Ja, aber wer weiß, was die wieder für einen Deal gemacht haben. Die sind ja so geldgierig, verdienen einen Haufen und sind immer noch geldgierig. Ja, seine Mami ist nicht da, die ist auch im Urlaub. Dann kommt am Ende noch ein ganz interessantes Stichwort, die sind geldgierig. Das ist, glaube ich, das, was hier dem Lester-Objekt vorgeworfen wird. Und nachher macht man sich am Ende noch ein bisschen lustig über ihn, indem man sagt, seine Mami ist nicht da. Man stuft ihn sozusagen auf die Stufe eines kleinen Kindes herab. Und ja, ich meine, die beiden, die sind, glaube ich, vollkommen klar. Eine Meinung, wir verstehen uns ja gut. Das ist blöd, was der gemacht hat. Gelacht haben die ja jetzt nicht. Nein, aber die Übereinstimmung, der Einklang, der ist außerordentlich hoch. Wie wichtig ist denn da bei sowas die Betonung? Also wenn ich mir vorstelle, so ein Hm, das kann man ja auf unterschiedliche Arten betonen. Die Frage gebe ich sofort zurück. Wie würden Sie es denn machen, wenn ich jetzt mit Ihnen über jemanden lästere und Sie sind überhaupt nicht einverstanden damit? Ich würde wahrscheinlich so ein bisschen fragen, meinst du? Mhm. Ne, also so, also ein eingipfliges, ne, also kein zweigipfliges, sondern ja, oder durch ein erstauntes Schauen. Vielleicht weicht man millimeterweise mit der Körperhaltung zurück. Die Augen verkleinern sich. Meint er das wirklich? Vielleicht können wir uns mal ein Beispiel anschauen, wo über mich gelästert wurde. Eva Neuland öffnet die Audiodatei. Versuchsaufbau Lästerkammer, Nicole und Sarah. Also mich hat das total getroffen, mir zu schreiben, dass er das Gefühl haben möchte, dass auf seiner Party seine Freunde da sind. Und ja, also hier sehen wir noch, oder hören wir besser gesagt, die emotionale Beteiligung. Es gibt hier tatsächlich ein Skandalon, also einen Anlass. Der wird auch nochmal reproduziert, nicht, indem man genau sagt, was da passiert ist. Einfach nur zu sagen, okay, kenne ich die oder sind die eigentlich immer dabei oder gehören die zu dem übrigen Clan oder wie auch immer, ist ja auch scheißegal, weil im letzten Jahr... Das, was er da gemacht hat, das war eigentlich unmöglich. Das würden wir beide nicht tun. Was ich immer bei Steffen so schwierig finde, ich kenne den ja jetzt schon echt super lang und kann das dann auch immer irgendwie versuchen, anders zu interpretieren, aber... Jetzt kommt aber etwas, was ich dennoch als... Abmilderungen eines negativen Urteils oder als Versuch, Verständnis zu erwecken, interpretieren würde. Ich kenne denjenigen ja schon so super lange. Das ist ja mein Freund oder unser Freund und ich würde eigentlich nie was Schlechtes über ihn sagen. Ich versuche ihn nicht nur zu verstehen, sondern seine Handlungsweisen eben auch zu deuten. Zum Forschungsstand. Tragen Sie zusammen, was die Experten über das Verhältnis von Lästern und Moral denken. Lästern ist schon auch wichtig geworden in der modernen Gesellschaft, weil wir eben nicht mehr so eine ganz klare und verankerte und von allen geteilte Weltsicht haben. Insofern ist für mich auch das Lästern positiv zu bewerten, als darin eine Art Verständigung darüber stattfindet, wie wir denn heutzutage mit der Unsicherheit und der Unübersichtlichkeit der Welt, in der wir uns bewegen, umgehen sollen. Die Frage ist ja auch, über was lästert eine Gruppe? So wird für jeden klar, alles klar, die Dinge sollte ich nicht tun. Beim Lästern ist die Person nicht anwesend, wenn wir über sie lästern. Und eigentlich würde man ethisch-moralisch sagen, man soll sich nicht negativ über andere Menschen äußern, die nicht da sind. Das ist das Infame gewissermaßen dann beim Lästern, dass man jemanden schlecht macht, dabei so tut, als würde man nur spielen und letztlich aber dann doch Rufschädigung betreibt. Der Versuch. Probieren Sie, die Freunde der anderen Versuchsperson zum Lästern zu verleiten. Ein dunkler Kombi auf dem Parkplatz eines Münchner Großmarkts im Schatten der Waschanlage. Darin sitzt Ex-Agent Leo Martin, neben ihm Versuchsperson 2. Über die Freisprechanlage wird die Kontaktliste von Versuchsperson 1 abtelefoniert. Ich habe mir eben neulich auch da Sorgen gemacht, einfach, weil ich mir denke, vielleicht ist es ja auch gar nicht so ganz normal, was er da macht. Ich bin nicht so nah dran an ihm, deswegen keine Ahnung, vielleicht nimmt er da irgendwas? Ich glaube nicht, dass Steffen irgendetwas einnimmt. Der Agent holt Zettel und Stift aus seiner Tasche. Er schreibt Privater. Ausrufezeichen. Wie hält sich der so in Form? Der Agent unterstreicht das Wort Privater. Dann schreibt er Danke. Ende, Schluss machen. Hier kommt nichts mehr. Du meinst nicht, dass da irgendwas im Hintergrund ist? So Tabletten, Fettburner oder irgend sowas? Nee, glaube ich ganz sicher nicht. Ganz sicher? Ja. Ganz Okay. Danke dir. Gute Reise euch. Ciao. Okay, da hätte man definitiv mehr rausholen können. Da bringt jetzt auch ein Nachhaktelefonat nichts mehr. Ja? Das war für sie eine komische, skurrile Situation. Die fragt sich jetzt, was sollte das, wo führt das hin? Und im nächsten Kontakt mit ihnen wird die sehr, sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig sein. Warum kann ich das nicht und Sie schon? Also mein Job war es, im Milieu der organisierten Kriminalität Vertrauensleute anzuwerben. Ich habe Kriminalwissenschaften studiert, für den Geheimdienst gearbeitet, 10 Jahre lang. Und das heißt, also einen wildfremden Typen, der im kriminellen Milieu lebt, trotzdem dazu zu bringen, mir brisante, geheime Insider-Informationen preiszugeben. Also bei dem nächsten Gespräch, das du führst, würde ich ein glasklares, sehr allgemeines Interview führen, dann mich bedanken, das Ding beenden und eigentlich schon eine Stimmung erzeugen, als würde ich auflegen. Ja? Und dann nochmal den Ansatz machen. Ach du übrigens, woher kennt ihr euch eigentlich? Oh Gott, ja. Ich schau mal. Hallo Olli, hier spricht Georg. Ich bin ein Freund von Steffen Seibel, der mir auch deine Anruf bei Olli. Darf ich kurz ein kurzes hören? Allgemeines Interview super, ja, zum Thema Lüge und Wahrheit. Was glaubst du, wie oft lügen wir pro Tag? Ja, viel zu häufig tatsächlich. Anders geht's nicht. Wir lügen kurz vorm Auflegen dann das, was der Agent den Columbo-Move nennt. Im Verabschieden ganz beiläufig erwähnen, worum es eigentlich geht. Danke. Ja, super, das war perfekt. Also genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag mal, woher kennt ihr euch überhaupt, Steffen und du? Ich habe mit Steffen die Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Ich war neulich mal in Berlin und da ist mir einfach auch so aufgefallen, wie gleich der bleibt, der Steffen. Glaubst du, der nimmt da irgendwas? Macht der so Bodytuning oder so? Was? Der Steffen war schon immer drahtig, aber das ist ja bei den Jungs immer so, dass die mehr auf ihren Körper achten. Der Agent schreibt, Bartschrank. Als ich neulich da oben war, da war halt in seinem Bartschrank, waren so komische Medikamente, die, also ich, mein Gott, aber kann natürlich alles sein. Ich glaube, er hatte mal welche gegen Akne oder so. Ah, ich glaube, ich hatte ja mal was. Also ich kenne mich mit Medikamenten nicht aus, aber... Ja, ist ja jetzt auch gar nicht das Thema. Du, danke dir auf jeden Fall. Gut, also dann mach's gut, ne? Ciao, danke dir. Ciao. Tschüss. So, also großes Lob, das war mustergültig, ja, brillant war dieses Abschließen, ja, so zu tun, als wäre eigentlich schon durch, du hast schon fast aufgelegt und dann die Situation privat geworden, ja, und du hast auch gemerkt, wie sich seine Stimmung und sein Ton verändert, ja, der war auf einmal bei dir und mit ihm hättest du jetzt noch eine Stunde telefonieren können, Themen abziehen und Themen setzen, wie du gewollt hättest, das war perfekt gemacht. Der Agent steckt Zettel und Stift in seine Tasche. Ich hätte noch jemanden... Namen nennen können natürlich, um das Gerücht weitertragen zu lassen. Naja. Also der Olle wird sich auf jeden Fall Gedanken machen und jetzt hängt es auch so ein bisschen davon ab, wie dicht ist er an unsere Zielperson tatsächlich dran. Haben wir ihn gerade aus irgendeinem Arbeitsprozess rausgerissen, in dem er jetzt schon lange wieder drinsteckt und Gott und die Welt vergisst. Der schnelle Erfolg ist ja nicht garantiert, aber ist auch gar nicht wichtig. Sondern wenn ein Thema gesetzt ist, es wird seinen Weg finden. Es ist wie Wasser durch eine Wand, es hat keinen Kopf, es kommt unten an. Der Versuch. Infiltrieren Sie den Freundeskreis des anderen und bringen Sie seine Freunde dazu, über ihn zu lästern. Hi, na? Na, wie geht's dir denn? Ganz gut, störe ich dich? Nein, ich warte auf. Die gemeinsame Freundin Johanna kann dafür gewonnen werden, Lästereien am Telefon anzuzetteln. Also ich meine, er ist ja jetzt auch irgendwie über 30. Also ich meine, er ist ja eh immer schon so der, ja. Ja, genau. Der Jutebeuteltyp. Ja, genau, der Jutebeuteltyp. Wenn er dann so dahin geschlurft kommt, ein bisschen wie so ein kleiner Junge. Dann hält er den Kopf noch so schräg, die dünnen Beinchen und irgendwie, keine Ahnung, das wirkt jetzt nicht eher so wie ein erwachsener Mann. Du hältst ihn für alte? Ja. So ganz oft ganz freundlich und ganz nett und dann irgendwann aber so, nee, geht gar nicht. Ja, ich meine, so ein bisschen zickig vielleicht, das stimmt schon. Also ich bin auch nicht darauf gekommen, dass er schwul sein könnte, obwohl irgendwie viele sagen, das ist doch irgendwie völlig offensichtlich. Und irgendwie ist da ja schon auch was dran und da glaube ich zum Beispiel auch, würde ich denken, dass das vielleicht auch schon bewusst ein bisschen betont, keine Ahnung, aber Ja, Steffen sagt immer zu allem, was ich mache, toll. Irgendwann hat er mal gelernt, dass er dass das eine gute Strategie ist, um selber toll gefunden zu werden, wenn man anderen Komplimente gibt. Und kein Bock mehr. Nee, Spaß hat mir das nicht gemacht. Wenn ich sowas loslasse, was ganz Gemeines, und der andere macht nicht mit, was es ja durchaus gab, dann ist das ein ätzendes Gefühl, weil man sich einfach nur fies und gemein vorkommt. Zum Forschungsstand. Ermitteln Sie, was die Experten über den sozialen Zwang zum Mitlästern wissen. Wenn man in einer Lästerkommunikation sich befindet, dann hat man auch die Pflicht, selbst beizutragen. Denn indem man nur zuhört beim Lästern, macht man sich selber irgendwie die Hände nicht schmutzig und so. Und das geht nicht. Denn wenn man eine Lästergeschichte erzählt bekommt, dann muss man auch selber was dazu beitragen. Sonst ist das ja eine sehr asymmetrische Beziehung. Und ich denke, sobald man sich da nackig macht und dem anderen eben auch zeigt, dass man auch nur Mensch ist und das Schwarz in sich trägt und auch mal nicht ganz so korrekt ist, hat es einfach einen Aufbau an Nähe und Bindung. Also da glaube ich schon, dass dann, wer nicht mitmacht gewissermaßen, dann auch nicht mehr beteiligt wird. Dass jemand aus den sozialen Netzwerken ausgeschlossen wird. Und das wäre natürlich nochmal eine schöne Motivation, um richtig ins Lästern einzusteigen. Ich habe mich jetzt gleich verkabelt hier. Der Versuch. Platzieren Sie im sozialen Umfeld des anderen gezielt eine Falschinformation und probieren Sie aus, wie weit Sie damit kommen. Fahrt zur Münchner Agentur One2Social. Mithilfe der Experten für soziale Medien will die Versuchsperson das Gerücht streuen, der andere habe eine größere Geldsumme im Lotto gewonnen. Suchen jetzt bei Google erstmal nach Steffen Jan Seibel. Da kommt er auch schon. Genau. So, das heißt, sein Profilbild hier zu klauen ist relativ einfach. Suchen wir uns erstmal das mit der besten Auflösung raus. Ach, das von Twitter. Nehmen wir doch das gleich von Twitter. Für das Experiment legt Helge Ruff Fake-Profile in sozialen Netzwerken an. Postet Fragen und verteilt Smileys. Wir sind ja jetzt er, ne? Wir haben jetzt gerade 50.000 Euro gewonnen und fühlen uns damit so absolut überhaupt nicht gut. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und verteilen das Geld. Vorname Steffen Jan Seibel, Berlin, ne? Mhm. Also hier bei Gute Frage können wir richtig gut rumspammen. Das ist echt fantastisch. Schlechtes Gewissen nach Lottogewinn, was könnt ihr mir empfehlen? Ich finde, er sieht so unglaublich authentisch aus. Wir könnten noch ein paar Abos für Steffen machen. Das Lotto-Gewinner-Magazin. Oh, guck mal, ich habe schon eine Antwort erhalten. Jetzt geht's schon rund. Ha! Steffen, du bist hier voll in the game. Wir machen mal einen kleinen Reload dieser Seite. Wow! Holy shit! Steffen! Was ist jetzt passiert? Das ist explodiert. Ich kann gar nicht mehr so weit runterscrollen bis hier. Die Psylinchen 23. Meine Idee wäre es nicht, einfach so an eine Organisation zu spenden, sondern an die Leute, die es wirklich brauchen können. Die vielleicht auf der Straße sitzen, die würden sich auch sehr freuen und du kannst ihnen ins Gesicht schauen und die Freude mitbekommen. Ey, ich habe gerade noch überlegt, ob wir die Psylinchen einladen. Du kannst ja mitkommen. Oh oh. Dann steht die beim Steffen vor der Tür und er muss 50.000 Euro rausrücken. Man hätte das eigentlich mit sehr, sehr, sehr vielen Inhalten machen können, das stimmt. Also hier so der erste schwule Rechtsradikale Deutschlands oder sowas, den hättest du da auch etablieren können, aber da wird er seines Lebens nicht mehr froh, glaube ich. Der Versuch. Ja, ich grüße Sie. Hallo, Frau Till. Engagieren Sie einen Profi, der Sie coacht, wie Sie mit den Lästereien umgehen können. So, ich grüße Sie. Hallo, Frau Till. Steffen Seibel. Schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Gerne. Ist ja, klasse, genau. Ich bin gerade so ein bisschen, man kann so sagen, durch den Wind, weil ich habe gerade mitbekommen, dass eine Gerüchtekampagne gegen mich läuft. Kerstin Till ist Wirtschaftspsychologin und auf psychische Belastungen und Konflikte spezialisiert. Genau, lauter seltsame Nachrichten auf Facebook und so weiter. Tut mir leid. Beim Vorgespräch am Telefon hatte Kerstin Till nach einem Schachbrett gefragt. Setzen Sie sich gerne hier hin. Möchten Sie einen Kaffee haben oder lieber einen Tee? Jetzt steht es ausgeklappt auf dem Couchtisch. Es gilt zunächst, sich eine Figur auszusuchen. Sie sind also eine helle Figur. Und ich habe mich jetzt hier intuitiv an den Rand des Spielfelds gestellt, ja. Wer sind denn noch wichtige Personen, die in dem... Das Lästeropfer nimmt den schwarzen Turm aus der Schachtel. Okay, das ist also Georg, der anscheinend schon öfter mal eine Attacke gesetzt hat. So, und jetzt ist die Frage, wie wollen Sie den Leuten denn morgen begegnen? Ja, eigentlich am liebsten würde ich halt austreten. Und das, ich habe jetzt hier gerade meine Figur ganz weit nach links gesetzt auf dem Schachbrett. Austreten aus der Situation. Ist das realistisch? Können Sie das machen? Eigentlich würde ich gerne darauf hoffen, dass deren Attacke sich nicht verfängt und morgen gar niemand mehr drüber redet. Und ich lasse das einfach stehen und lösche vielleicht dann den Post oder so. Das ist natürlich schon kindliches Fantasieren. Das macht man, wenn man klein ist. Das ist eine Bewältigungsstrategie, dass man es einfach negiert. Funktioniert nur nicht so richtig. Wenn Sie in einer ziemlich frustrierenden Situation sind, vielleicht völlig austicken, dann stellen Sie sich einfach vor, Sie müssen Ihr Problem einem 3-jährigen Kind erklären. So, und dann nochmal die Frage. Soll ich das mal machen? Genau. Liebes Kind, es gibt Leute, die sagen, ich hätte ganz viel Geld gewonnen, aber das stimmt nicht. Und darüber denke ich gerade ganz, ganz viel nach, was die über mich sagen und wie ich das wieder, versteht ein Kind, klarstellen, wie ich die Wahrheit sagen kann. Sowas. Ja, ich glaube, das Kind fände es, glaube ich, nicht so schlimm. Nee, genau. Würde sagen, und? Genau. Hat dir jemand dein Spielzeug weggenommen? Das sind, glaube ich, da gerade die großen Probleme. Kurz bevor sie geht, zieht Till noch einen Schnellhefter mit Statistiken aus der Tasche. Es geht um die psychischen Folgen des Lästerns. Und dann zieht das so Kreise. Dann nimmt natürlich die Leistungsfähigkeit ab, weil man beschäftigt sich nur mit dem Problem. Man kann sich nicht mehr mit seinen Kollegen austauschen. Das Netzwerk wird irgendwie immer fragiler. Man wird krank, psychische Belastung, Stress, Burnout sind so die ganz klassischen Dinge. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und naja, und so nimmt das dann seinen Lauf. Laut eines Reports der Bundesanstalt für Arbeitsschutz werden rund 1,5 Millionen Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz gemobbt. Nach Zahlen des Arbeitsministeriums hat sich der Anteil der Fehltage aufgrund einer psychischen Erkrankung in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden von Mobbing und Lästereien wird auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt. Zum Forschungsstand. Finden Sie heraus, ob strengere Regeln etwas gegen das Lästern ausrichten könnten. Es ist ja verboten. Und trotzdem tun wir es natürlich. Verdrängung kann ja auch eine Gabe sein. Das heißt, wenn Sie das nicht reflektieren wollen, was Sie da für einen Schaden anrichten, kann es ja auch sein, dass Sie es einfach mal verdrängen und gar nicht weiter anschauen. Aber wenn Sie Momente der Einsicht haben, dann wäre es sicherlich gut, mal zu fragen, was habe ich denn davon? Und wie kann ich auf andere Art und Weise mit meinen Kollegen oder Freunden ins Gespräch kommen? Warum muss ich das hinter dem Rücken machen? Was brauche ich, damit ich in eine offene Diskussion einsteigen kann und mal konstruktiv kritisieren kann? Und das wäre natürlich für mich jedenfalls also das Ideal. Ich will ja nicht das Lästern auf Teufel komm raus verteidigen. Lästern ist was Böses. Wenn ich also als Gesellschaftsmitglied urteile, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass Lästern psychologisch und für moderne Gesellschaften eine wichtige Einrichtung ist. Also man muss da zwiegespalten sein. Ich bin sauer, wenn über mich gelästert wird. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass über mich gelästert wird. Und mit dieser Spannung muss man, denke ich, heutzutage ausleben und die muss man auch aushalten. Und ideal wäre natürlich, wenn man letztlich als Lästerer zu der Selbsterkenntnis kommen würde, dass auch bei mir diese Diskrepanz zwischen dem Gezeigten und dem Verborgenen vorhanden ist und mich damit auch ein bisschen demutvoller und bescheidener sogar macht. Forschungsgegenstand Lästern über die unheimliche Kunst des heimlichen Sprechens von Steffen Jan Seibel und Georg Cadigianini. Mit dem Historiker Dr. Frank Bajor, dem Soziologieprofessor Jörg Bergmann, dem Mimikexperten Dirk W. Eilert, dem Ex-Agenten Leo Martin, der Friseurin Tina Nemetz sowie der Soziolinguistin Eva Neuland, dem Social-Media-Experten Helge Ruff, der Business-Trainerin Heidrun Schüler und der Wirtschaftspsychologin Kerstin Till. Es sprachen Mareike Hein, Jonas Minte, Caroline Schreiber, Christina Pucciata und Silvia Sistermanns. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Hendrik Manok, Angelika Bruchhaus. Regie und Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.